Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Dritter Mittwoch im Monat hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. 16 Uhr am Nachmittag aus dem Studio Ansage. Eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir waren natürlich mit unserem Mikrofon in Berlin wieder unterwegs, um euch aus der wunderbaren Welt des Widerstands einige Berichte zu bringen, die zum Nachdenken anregen, zum Nachahmen, vielleicht auch zum drüber reden mit anderen Leuten. Wer weiß. Als erstes haben wir den Schwerpunkt Rosa-Luxemburg-Konferenz. Am vergangenen Wochenende fand die 25. Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin statt. Und das ist ja inzwischen ein weitaus größeres Spektrum als nur die Leserinschaft der Tageszeitung Junge Welt. Oder der Partei DKP. Es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen aus ganz Europa eigentlich dort anwesend. Es gibt sehr viele internationale Themen. Eines davon war die Unterstützung des langjährigen politischen Gefangenen, Journalisten Mumia Abu-Jamal. Wir haben zwei Beiträge dort aufgenommen, auch in deutscher Übersetzung. Zum einen von seiner Unterstützerin Johanna Fernandez, die ja eigentlich über seinen Fall sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart seinen juristischen Fall redet. Johanna Fernandez wird im März auf einer Infotour in Deutschland sein, dazu später im Beitrag mehr. Und dann natürlich von Mumia Abu-Jamal selbst, der sich anhand der aktuellen Kriegssituation mit dem militärisch-industriellen Komplex in den USA auseinandersetzt und die Motivation der US-Politik eigentlich sehr deutlich machen kann, denn bei einigen Menschen entsteht ja in letzter Zeit Verwirrung, was denn überhaupt das Ziel dieser Trump-Administration gerade im Irak, Iran und so weiter sei. Die Motivationen sind doch recht eindeutig, die Mittel sind nur etwas überraschend. Dann schwenken wir zurück auf die Anti-Knast-Tage, die im vergangenen Herbst im Oktober in Berlin stattfanden. Dort gab es einen sehr interessanten Vortrag und Gespräch über Beugehaft. Das Gespräch haben wir natürlich nicht aufgenommen von allen Beteiligten, aber den Vortrag, und den hört ihr als zweiten Teil heute in der Sendung. Unsere Standardrubriken entfallen daher leider aus Platzgründen, aber ihr wisst sicherlich selber, dass unter www.stressfaktor.scott.net viele Termine, Proteste, Partys, Konzerte und so weiter und so fort zu finden sind. Und deswegen steigen wir jetzt nach einer kurzen Musik auch gleich ein in den ersten Beitrag. Al Congreso de los anarquistas por hablar y hacerme entender. Explicadme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir? La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir. El obrero que suda y trabaja, dime cómo es que puede estar mal. Pues el burro que come la paja lleva el grano para otro animal. Es extraño, pero no lo entiendo, ¿qué pretende tu nueva alusión? Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. Am vergangenen Wochenende fand in Berlin-Moabit die 25. Rosa-Luxemburg-Konferenz statt. Neben vielen anderen Menschen haben dort auch Mumia Abu-Jamal und eine seiner Unterstützerin namens Johanna Fernandez gesprochen. Zuerst hören wir den Beitrag von Johanna Fernandez. Sie ist Mitglied des Verteidigungsteams von Mumia und auch in der Kampagne sehr aktiv. Und sie hat über den Fall historisch und von den politischen Begleitumständen zunächst gesprochen, um dann auf die aktuellen juristischen Entwicklungen zu sprechen zu kommen. Also für Menschen, die die Sendung hier oft hören, vielleicht Mumia Abu-Jamal auch schon oft gehört haben, aber vielleicht seinen Fall gar nicht so genau kennen, ein sehr interessanter Beitrag. Danach spielen wir etwas Musik und dann kommt ein Beitrag von Mumia Abu-Jamal selbst, der sich mit aktuellen kriegerischen Ambitionen der US-Regierung im Irak, Iran, Syrien, Afghanistan auseinandersetzt und die Rolle des militärisch-industriellen Komplexes dabei beschreibt. Good afternoon, everyone. Thank you so much for inviting me to the Rosa Luxemburg Conference. It's an honor to be here. Rosa Luxemburg Conference. Es ist eine Ehre, hier bei Ihnen zu sein und aus der Ferne zu Ihnen zu sprechen. Und glücklicherweise haben wir auch die Technik, die uns dabei hilft. Sie haben wahrscheinlich schon gehört, dass es eine Öffnung, Aussichten gibt, wie nie zuvor in Bezug auf Mumia Abu-Jamal. 81 wurde er angeklagt, einen weißen Polizeioffizier in Philadelphia zu töten. Er hat 28 Jahre bereits im Gefängnis gesessen. Und seit mehr als 37 Jahren führt dieser weltbekannte gefangene Radiojournalist und ehemalige Black Panther vor Gericht einen unermüdlichen Kampf um seine Freiheit. Trotz der Beweise für ständige Rechtsverletzungen, wie der Fälschung von Beweisen durch die Polizei, um Mumias Verurteilung aufrechtzuerhalten, und dem Rassismus auf Seiten des Vorsitzenden Richters, haben die Gerichte Mumias Klagen immer wieder abgewiesen. Dafür haben sie ständig ihre eigenen juristischen Regeln gebeugt. Ein Vorgehen, das inzwischen als Mumia-Ausnahme bekannt ist. Um euch nur mal ein Gefühl zu vermitteln für die skandalösen Beweise, die das Gericht nie zur Kenntnis nehmen wollte. Ich werde hier das Beispiel von Dr. Michael Schiffmanns Entdeckung erwähnen. Michael Schiffmann ist ein Professor an der Universität Heidelberg. Er entdeckte die sogenannten Polakow-Fotos. Sie wurden geschossen am Tatort und zwar von der ersten Person, die am Tatort auftauchte. Das war ein Fotojournalist damals. Diese Fotos wurden dem Gericht vorgelegt und sie sind teilweise wichtig, denn sie zeigen, dass James Forbes, der vor Gericht als Zeuge gehört wurde, dass die Waffen, die am Tatort angeblich benutzt wurden, er ist auf den Fotos, wird auf den Fotos gezeigt und hat die Waffen in seinen bloßen Händen. Wie wir wissen, passiert das an einem regulären Tatort nicht. Es sei denn, es gibt hier Versuche, Dinge zu fälschen und Leuten Dinge unterzuschieben. Die Verhaftung Mumias und die Versuche, ihn zum Schweigen zu bringen, sind wichtig in Bezug auf dieses Gespräch, denn sie bilden einen Rahmen für das Verstehen, warum es keine Öffnung in den letzten 37 Jahren gegeben hat. Seine Verhaftung und die Versuche, ihn zum Schweigen zu bringen, sind eine Fortsetzung der Repressionskampagne der Regierung gegen schwarze Radikale in den 60er Jahren. Und diese Kampagne war im Wesentlichen eine Mordkampagne gegen die Schwarzen Panther durch das FBI. Sollte den Einfluss auf die schwarze Arbeiterklasse seitens der Black Panthers niederschlagen und in Bezug auf die Radikalen. Mumias Fall mitsamt dem Verbrechen, das ihm untergeschoben wurde, ist ein Teil der staatlichen Konterrevolution gegen die Bewegungen der 1960er. Und wie viele hier auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz wissen, ist es so, dass in jener Generation die Regierung ein Exempel an Radikalen statuiert oder dies versucht und macht den Versuch, sie hinzurichten oder richtet sie hin als Warnung an die Gesellschaft. Das passiert mit denen, die diesen Staat herausfordern. Aber heute gibt es eine rechtliche Öffnung, wie nie zuvor in diesem weltberühmten Fall. Ein Mann, der verfolgt wurde, dämonisiert wurde durch den amerikanischen Staat. Es gibt nicht nur diese Öffnung, sondern wir sind auf dem Vormarsch. Und wir haben mehr denn je Möglichkeiten, Mumia nach Hause zu bringen. Wie sind wir dahin gekommen? Diese Öffnung wurde ermöglicht im Ergebnis anscheinend ferner Entwicklungen. Sie wissen wahrscheinlich, dass 2011 eine neue Generation von Aktivisten und Aktivistinnen ihre Zelte in New Yorks Wall Street aufgeschlagen hat und die Occupy-Bewegung verbreitete sich sprunghaft und überall in den Städten im Land und weltweit. Diese Bewegung machte zum ersten Mal in der Geschichte der USA die Kapitalismuskritik salonfähig. Und das begann tatsächlich eine neue Welle des Aktivismus seit den 90ern und dem 9. September, in dem 11. September, die faktisch öffentliche Kritik in den USA erstmal ermöglichte. Und dann, zwischen 2012 und 2014, gab es eine ganze Serie von Tötungen schwarzer Jugendlicher durch rassistische weiße Sicherheitsleute und Polizisten, die mit der Kamera festgehalten wurden. Die Welt wurde Zeuge der Erschießung von Eric Garner in New York, von Mike Brown in Ferguson und von Freddie Gray in Baltimore und von zahllosen anderen. Innerhalb kurzer Zeit brachen Aufstände in Ferguson und Baltimore aus und viele Städte in ganz Amerika von Los Angeles bis New York wurden Zeugen der größten Proteste seit den 60er Jahren. Seit Wochen und Monaten, und dies waren die größten Proteste, die wir seit den 60er, wie gesagt, hatten, diese Rebellionen und die Organisationen, die daraus entstanden, wie beispielsweise auch die Organisation Black Lives Matter, erzwangen dann die öffentliche Diskussion über Klassenungleichheit und Rassismus in Amerikas Gesellschaft. Sie begannen diese Rebellionen, den Aufklärungsprozess der amerikanischen Öffentlichkeit über die Schrecken von Polizei, Brutalität und Massenhaftierung. Sie veränderten das Bewusstsein, zwangen die Regierung zum Handeln und veränderten so das Machtgleichgewicht im Hinblick auf diese Fragen. Deshalb ist es, dass Soziologen, Historiker, Sozialisten, Aktivistinnen, Aktivisten und Kritiker der Gesellschaft sagen, dass Bewegungen die Geschichte verändern, weil sie den Machtmissbrauch von Regierungen einschränken und unsere Art zu leben ganz konkret verändern. 2016, als Bill, jetzt komme ich wieder auf den Fall von Mumia zurück, als Bill Clinton in Philadelphia in der Präsidentschaftskampagne für seine Frau gegen Trump auftrat, prangerten Black Lives Matter Gruppen ihn öffentlich für sein Gesetz und also ihn und seine Frau für sein Gesetz von 1994 an, das die Grundlage für eine massive Expansion der Masseninhaftierung geschaffen hatte. Ungefähr zur selben Zeit, im Sommer 2016, entschied der US Supreme Court, das oberste Gericht, in einem sehr wichtigen Fall zu einem Angeklagten aus Philadelphia und einem Richter aus Pennsylvania. Dieser Fall ist bekannt als Williams gegen Pennsylvania. Und in diesem Fall war es so, dass das Hohe Gericht die Parameter für die richtliche Voreingenommenheit festlegte. Es argumentierte, dass jemand nicht gleichzeitig Ankläger und Richter in einem und demselben Fall sein könne. Und es entschied ganz konkret, dass der Richter Ronald Castillo sich von dem Fall Terrence Williams hätte entheben müssen, weil er zuvor als Generalstandsanwalt von Philadelphia ein Teil der Anklage gewesen war, die zur Williams-Verurteilung beigetragen hatte. Und Ronald Castillo war in Mumias Fall ebenfalls Ankläger und Richter in einer Person. Was soll ich sagen? Ronald Castillo war dies ebenso in Mumias Fall, ebenso wie in zahllosen anderen Fällen. In demselben Jahr, in dem Mumias Anwälte eine sogenannte Williams-Klage im Philadelphia Court of Common einreichten, und da gab es viele andere Angeklagte, die von Castillo verfolgt wurden, aber denen wurden Berufungen verweigert, als sie dann Ronald Castillo vorgeführt worden, der dann Richter im Obersten Gericht von Pennsylvania war. Ein weiterer Richter wurde dann in diesen Fall zugezogen, dem sogenannten Williams-Fall, im Fall Mumia. Und das ist der Richter Leon Tucker. Auf Antrag unserer Anwälte hin ordnete Leon Tucker an, dass alle Akten im Fall Mumia Abu Jamal offengelegt werden mussten. Denn unsere Anwälte mussten nachweisen, dass es eine Voreingenommenheit gab, nämlich dass Ron Casté in entscheidender Weise an der Verurteilung in Mumias Fall beteiligt gewesen war und dass aufgrund dessen der Richter sich eigentlich hätte entheben müssen. Das heißt, Casté hätte sich entheben müssen als Richter des obersten Gerichts in Pennsylvania. Es folgten also 2 Jahre dramatische Anhörungen. Die Mumia-Bewegung füllte die Gerichtssäle, ebenso die Fraternal Order of Police. Und selbst der ursprüngliche Ankläger in dem Fall damals in 1981, Joe McGill, trat auf. Das heißt, McGill trat auf im Gericht, um zu schauen, was sich abspielte. Zu diesem Punkt wussten wir, dass wir gewinnen würden. Und es gab einen Wendepunkt in diesem Fall. Die Witwe des erschossenen Polizeibeamten Maureen Faulkner war natürlich im Gerichtsraum auch anwesend. Im Dezember 2018 war es dann letzten Endes so, dass Richter Leon Tucker nach 2 Jahren der Anhörungen urteilte, dass Mumias Recht auf einen unparteiischen Richter verletzt worden sei, und er ordnete die Wiederaufnahme aller 4 Berufungen Mumias an, die in der Zeit zwischen 98 und 2012 vom Pennsylvania Supreme Court abgelehnt worden waren, während Richter Ron Casté diesem vorsaß. Weil das Büro der Staatsanwaltschaft gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt hat, das heißt, diese Entscheidung ist jetzt Gegenstand einer Berufung, wird sie nun vor dem höheren Superior Court im Staat Pennsylvania verhandelt, der dann entscheiden wird, ob die Klage unserer Anwälte gegenüber der Entscheidung von Leon Tucker siegreich sein wird. Ich denke, wir sollten an diesem Punkt noch einmal zurückblicken, und das ist tatsächlich auch hier das Entscheidende. 2017, ein Jahr nach den Anhörungen, denen Leon Tucker vorsaß, im Fall Williams, war es so, dass die schwarze Arbeiterklasse in Philadelphia, die erkühnt worden war durch den Kampf gegen Polizeibrutalität im ganzen Land, einen linken District Attorney Larry Krasner wählte, während die progressive DA Larry Krasner diesen Fall weiter verfolgte, war es so, dass gleichzeitig während der Entscheidung von Leon Tuckers Entscheidung der neue DA von Philadelphia 6 die Entdeckung von 6 Gästen im unglaubliche Entdeckung von 6 Aktenkisten in einem entlegenen Hinterzimmer des Büros der Staatsanwaltschaft enthüllte. In diesen Kisten fanden sich die größten Entdeckungen für diesen Fall, nicht nur für Mumia, sondern auch für andere Fälle. Was wichtig ist, ist, dass in diesen Kisten Beweise sind, auch vom Hauptzeugen, die vom Staatsanwalt genutzt wurden, um ihm das Todesurteil zu verpassen. Zu McGill wurde ein Hinweis geschickt, der also Robert Chobert hat faktisch in einer schriftlichen Notiz des entscheidenden Zeugen, also als entscheidender Zeugen, an den damaligen Staatsanwalt Joe McGill nach seinem Geld gefragt. Ein Hinweis, dass er offenbar vom Büro der Staatsanwaltschaft bezahlt worden war. Wegen der potenziell entlastenden Natur der neuen Beweise haben unsere Anwälte das höhere Gericht ersucht, den Fall zur Wiederaufnahme an den Philadelphia Court of Common Pleas zurückzugeben. Ich sage nun einmal Folgendes zur Erklärung. Wäre in Pennsylvania ist es nicht möglich, 2 unterschiedliche Fälle vor Gericht behandeln zu lassen. Man muss sich für einen Fall entscheiden, und sobald dieser eine Fall vor Gericht entschieden ist, dann würde man auf den anderen Fall übergehen. Aufgrund der Bedeutung der potenziell entlastenden Beweise haben unsere Anwälte das höhere Gericht ersucht, den

letztendlich nicht nur ein Kampf gegen das Leiden von Menschen in anderen Regionen, wo er stattfindet, sondern für die eigenen Interessen, für das eigene Wohlergehen. Geradezu prophetisch dieser Beitrag, denn er sagte, dass der Krieg gegen Afghanistan nicht der letzte, sondern der Öffner für viele weitere Kriege sein würde. Das sehen wir aktuell. Und damit beschäftigte sich Mumia Abu-Jamal auch auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz, die am vergangenen Wochenende im Moa-Hotel stattfand. Und wir hören jetzt seinen Beitrag in deutscher Übersetzung. Fighting against Empire. Wie geht's es Ihnen, meine Freunde? Kämpfen wir gegen das Imperium. Wie geht es Ihnen, meine Freunde? Im Nahen Osten droht ein Krieg und es ist Zeit, einen Blick zurückzuwerfen und das zu tun, was der Staat nie getan hat. Die Lehren aus den vergangenen Kriegen zu ziehen. Viele von uns haben die 1960er Jahre erlebt. Viele von uns erinnern sich an die Proteste jener Ära. Und viele von uns sind damals durch diese und andere Kämpfe radikalisiert worden. Die Medien, die Politiker, die Lehrer und Dozenten waren in ihrer Mehrheit damals gegen uns. Aber wissen Sie was? Die Politiker gaben schon damals im Geheimen zu, dass die Protestierenden Recht hatten. Der militärisch-industrielle Komplex aber verlangte den Krieg. Also gehorchten sie dem Kapital, nicht den Menschen. Dann kamen die Pentagon-Papiere und der Krieg war so gut wie verloren. Als der ehemalige Verteidigungsminister Robert McNamara seine Memoiren veröffentlichte, erfuhren wir, dass ihm ebenfalls schon seit Jahren klar gewesen war, dass der Krieg aussichtslos verloren war. Über 2 Millionen Vietnamesen und Vietnamesinnen wurden dem blutrünstigen Gott des Krieges geopfert. Zu Millionen geopfert, bevor der Krieg endlich beendet wurde. Mit vielen Verlusten für die Vereinigten Staaten und mit einer großen Schande für Amerika. Als der Krieg gegen den Irak, begründet auf Lügen wie den Massenvernichtungswaffen, begann, wurden dieses Mal Hunderttausende von Irakern und Iranerinnen demselben Kriegsgott geopfert. Aber Bush II sagte, hier bin ich der Entscheider. Erinnern Sie sich an die vielen Hunderttausend, die großen Massen von Menschen, die gegen diesen Krieg demonstriert haben? Und ja, auch sie hatten Recht. Das System hatte Unrecht und der Rest war eine Lüge. Der Irak ist zum Schlachthaus sektierischer Kriege geworden und die Araber nannten es Sukkot, Zusammenbruch. Der Irak ist bis heute ein Land, in dem eine von den USA angezettelte Katastrophe herrscht. Und der Krieg wird von vielen als die größte... Die Leute hatten recht. Sie protestierten in den größten Demonstrationen der Geschichte und die Neokonservativen und sämtliche Präsidenten, Männer und Frauen an der Regierung und auch Bush II, der Entscheider, lagen falsch. So falsch wie 2 linke Füße. Afghanistan, laut einigen Neoliberalisten der gute Krieg, war und bleibt ein kolossaler Fehlschlag, der von Folter, Brutalität und Tod gekennzeichnet ist. Vor kurzem wurden die Afghanistan-Papiere veröffentlicht und sie zeigen, dass die mit Afghanistan befassten hohen Militärs und politischen Beamten im Lauf des Krieges immer gesagt haben, schon während des Krieges, dass er von Anfang an ein Desaster gewesen sei. Die Menschen protestierten, sie hatten Recht, die Politiker hatten Unrecht. Was bedeutet es, wenn die Politiker die Menschen ignorieren und stattdessen der Verteidigungsindustrie gehorchen? Es bedeutet, dass Demokratie eine Illusion ist. Wir sollten hier besser einen anderen Namen verwenden. Wie wäre es mit kapitalistischer Autokratie? Denn die Menschen, die Bevölkerung werden ignoriert. Und wir stehen wieder am Rande eines weiteren Krieges.

aber da werden ganz interessante Fakten aneinandergereiht und auch Gedanken wiedergegeben, die es schon öfter mal gab, die aber in den letzten Jahren etwas in Vergessenheit geraten sind, wie Aussageverweigerungskampagnen wie Anna und Arthur halten's Maul, aber eben auch die positive Erfahrung, die viele Menschen in der Vergangenheit bereits machen konnten mit Aussageverweigerung und sich eben von dem Instrument Beugehaft und Strafgelder nicht einschrecken zu lassen. Aber jetzt hört selber hier der Vortrag von Keralina von den Anti-Knast-Tagen aus dem Herbst 2019. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Hallo. Willkommen. Also, wir sind Keralina. Ja, der Grund, warum wir uns als Gruppe über Beugehaft unterhalten wollten, beziehungsweise auch dann hinterher im Anschluss eine Diskussion zu führen darüber, war die Vorladung und dann die Festnahme von Chelsea Manning, die vor einem geheimen Tribunal aussagen sollte, also der Grand Jury. Ihr war klar, dass sie, wenn sie dort nicht aussagt, in den Knast kommt, also eben bis sie dann aussagt, und das kann auch durchaus immer wieder fortgesetzt werden. Sie gilt also für ein Prinzip, eben keine Aussagen vor einem geheimen Tribunal zu machen in den Knast. Und die Frage ist, würdet ihr das auch tun? Dann sind wir ganz schnell über Beugehaft und die Konsequenzen, also dann darüber auch über die Konsequenzen zu diskutieren, dazu gekommen, uns im Papiertiger mal zu vergangenen Beugehaftgeschichten zu informieren und zu recherchieren. Ganz viele alte Zeitungsartikel gelesen und natürlich auch im Internet recherchiert und kamen dabei auf den Referentinnenentwurf für das sogenannte IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und den Paragraphen 163g, der Menschen zwingen soll, ihre Passwörter rauszugeben, und falls Mensch sich weigert, wird dann erst mit einem Ordnungsgeld, durchaus auch noch mit einem zweiten Ordnungsgeld und dann mit Beugehaft bedroht. Also, darf ich ganz kurz ergänzen? Natürlich. Also die Passwörter für die Telekommunikationsdienste quasi. So, und dann haben wir uns gedacht, hey, das hier ist eine gute Gelegenheit, mehr Leute dazu zu befragen, wie sie das sehen. Und wir geben jetzt so ein paar Inputs, also eben zu dem, was wir recherchiert haben, und dann geht die Diskussion los. Ich fasse nochmal ganz kurz ein paar Infos zu Chelsea Manning zusammen. Also das kennt man ja teilweise auch eher aus den Medien. Genau, die hat als IT-Spezialistin beim US-Militär gearbeitet und wurde im Mai 2010 verhaftet, weil sie WikiLeaks geheime Dokumente vom US-Militär zu Kriegsverbrechen, die in Afghanistan und im Irak begangen wurden, quasi zugespielt hat. Und hat dann vor Gericht Ende Juli 2013 ein Teilgeständnis gemacht, wo sie sich zu 10 von 21 Anklagepunkten als schuldig bekannt hat und wurde daraufhin zu 35 Jahren Haft verurteilt. Allerdings gab es dann im Januar 2017 durch Obama einen Hafterlass, sodass sie frei kam. Und zwar im Mai 2017. Dann wurde sie allerdings am 8. März diesen Jahres erneut verhaftet, weil es eben diese Grand Jury gibt, die tagt, und es ist nicht ganz genau bekannt. Also die beschäftigt sich irgendwie mit Fragen zu WikiLeaks und ermittelt und hat auch Ermittlungsbefugnisse, besteht allerdings aus Leuten aus der Zivilbevölkerung, tagt im Geheimen. Und dort sollte Chelsea Manning vorgeladen werden, um nochmal auszusagen. Aber dem verweigerte sie sich, weil sie meinte, was ich also 2013 bei meinem Teilgeständnis gesagt habe, ist alles, was ich vor Gericht anzugeben hatte, und wird quasi nicht aussagen vor der Grand Jury. Und verurteilt auch das Verfahren dieser Grand Juries, die sehr umstritten sind, weil sie ursprünglich so als regulierendes justizielles Mittel entwickelt worden in den USA, aber tatsächlich sehr kontroverse Urteile fällen oftmals und wie gesagt in geheimen Tagen. Und sie meinte, sie würde eher verhungern, als eine Aussage zu machen dort. Und somit kam sie dann in Beugehaft, und diese Beugehaft wurde kurzzeitig unterbrochen, weil die Tagungsperiode dieser Grand Jury kurzzeitig unterbrochen wurde. Da war sie dann ungefähr eine Woche wieder frei. Aber kam dann ziemlich schnell, als diese Grand Jury wieder angefangen hat zu tagen, erneut in Beugehaft. Und diese Tagungsperiode dauert 18 Monate. Das heißt, es kann jetzt sein, dass sie bis zu 18 Monate in Beugehaft ist. Zusätzlich dazu wurden auch noch Geldstrafen gegen sie verhängt. Und zwar erstmal $500 pro Tag. Und nach 60 Tagen erhöht sich diese Geldstrafe auf $1,000 pro Tag. Sodass, wenn es so so weiterkommt, am Ende eine Summe von 441.000 US-Dollar zusammenkommen würde, die sie an Geldstrafe bezahlen muss, zusätzlich zu dieser Möglichkeit, 18 Monate lang im Knast zu sein. Sie selber sagt, für sie sind, also offiziell von Seite des Gerichts, wird das als Beugemittel quasi verhängt, um sie dazu zu zwingen, auszusagen vor der Grand Jury. Aber sie sagt, da sie eh schon mehrfach erklärt hat, dass sie nicht aussagen wird und sich daran nichts ändert, sind das für sie reine Strafmaßnahmen. Und ein Antrag von ihren Anwältinnen dagegen vorzugehen, wurde aber abgelehnt und die wurden nicht angehört vor Gericht. So viel dazu. Jetzt erzähle ich euch was zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Das IT-Sicherheitsgesetz sieht vor, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik für Geheimdienstaufgaben aufzurüsten und die Vollmachten der Polizei auszuweiten und das Strafrecht um neue Straftatbestände zu erweitern. Das Gesetz sieht vor, also die Straftatbestände, also neue Straftatbestände zu etablieren und andere Strafrechtsbestimmungen erheblich zu verschärfen. Für eine ganze Reihe schon existierender Straftaten wie das Ausspähen, Abfangen oder Manipulieren von Daten wird das Höchstmaß der Strafe von 2 auf 5 Jahren heraufgesetzt. Diese Straftaten werden auch zu schwereren Straftaten höher gestuft, sodass Behörden bei den Ermittlungen nicht nur Telefone abhören, sondern auch sogenannte Staatstrojaner einsetzen dürfen. Ein neuer Straftatbestand ist das Anbieten internetbasierter Leistungen, die es ermöglicht oder erleichtert, mittels Internetdiensten Straftaten zu begehen. Damit sind vor allem Handelsplattformen im sogenannten Darknet gemeint, aber auch Anonymisierungsdienste oder private Kommunikationsräume wie der Tor-Browser. Und zu Straftaten werden in Zukunft auch die Veröffentlichung privater Daten oder allein schon der Plan dazu erhoben. Hier lautet das Strafmaß bis zu 10 Jahren. Eine solche Straftat wäre auch, wenn die Tat quasi als Gefahr, also die Gefahr, eine schwere Nachteils für die BRD herbeiführen würde. Eben auch geleakte Daten, zum Beispiel über die Beteiligung der Bundeswehr an Kriegsverbrechen in Afghanistan oder Mali. Schließlich wird noch der digitale Hausfriedensbruch oder wie es im Gesetzesentwurf heißt, das unbefugte Benutzen von IT-Systemen zur Straftat. Dazu würde auch das Knacken einer staatlichen Datenbank zwecks Enthüllung staatlicher Verbrechen gehören, wie es Chelsea Manning tat. Noch deutlicher lässt der ganz am Ende des Gesetzentwurfs angesiedelte § 163g das Gesicht einer Polizeidiktatur hinter der dünnen Maske der IT-Sicherheit sichtbar werden. Er gibt der Staatsanwaltschaft und der Polizei das Recht, jetzt kommt das Zitat, auch gegen den Willen des Inhabers auf Nutzerkonten oder Funktionen des Verdächtigen zuzugreifen und unter dieser virtuellen Identität mit Dritten in Kontakt zu treten. Das heißt, eure Daten können auch dazu verwendet werden, um eben noch mehr Leute dazu zu bringen, Straftaten zu begehen. Bereits ein allgemeiner, nicht ein konkreter Verdacht, dass jemand mithilfe eines Internetdienstes eine Straftat begangen hat, begeht oder an ihr teilnimmt, reicht aus, um den Betreffenden zur Herausgabe seines Accounts zu zwingen. Weigert er sich, kann er dann nach § 70 der Strafprozessordnung für bis zu 6 Monate in Beugehaft genommen werden. Ich würde noch mal kurz zu Beugehaft einfach erklären, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Also momentan wird es, also es heißt offizieller Zwingungshaft, und wird momentan dazu benutzt, kann benutzt werden auf richterliche Anordnung oder auf Anordnung der Bundesstaatsanwaltschaft. Also nicht von den Polypen, die können das, also die haben nicht die Verfügung, eine Beugehaft auszusprechen. Das heißt, dort bei Vorladung muss man nichts sagen, aber bei Gericht ist man ja eigentlich dazu verpflichtet, Aussagen zu tätigen als Zeugin oder Zeuge. Und wenn man das nicht tut, dann gibt es erstmal Ordnungsgelder, die verhängt werden, und dann kann als weiteres Mittel können halt diese bis zu 6 Monate Beugehaft veranschlagt werden. Beugehaftbedingungen sind ähnlich der Strafhaftbedingung, also nicht so streng wie Untersuchungshaftbedingungen. Es gibt einige Privilegien, die man aber gegenüber anderen Strafgefangenen hat. So kann man so ein privates Konto haben, wo von außen Geld eingezahlt wird und von dem man dann Nahrungs- und Genussmittel kaufen kann. Das ist so ein Privileg von Leuten in Beugehaft gegenüber Strafgefangenen. Das führt allerdings auch dazu, dass man pro Tag 20 Euro bezahlen muss für diese Haft. Also das kommt noch dazu, dass man sozusagen 6 Monate aus dem Alltag rausgerissen wird, in Anführungszeichen, und draußen halt so Sachen wie Miete anstehen oder was ist mit dem Job oder wenn man Kinder hat, was ist dann? Beugehaft kann also nur von Gericht oder von der Bundesstaatsanwaltschaft verhängt werden, aber oft bleibt es bei der Androhung und wird letztendlich gar nicht umgesetzt. Aber was für Knästen werden die Leute umgebracht? Also gemischt? Das weiß ich leider nicht. Also es ist so, tatsächlich ein weiteres Privileg allerdings bei Beugehaft ist, dass Leute, die in Beugehaft kommen, müssen erst sozusagen um Erlaubnis gefragt werden, in Anführungszeichen, ob sie mit anderen Leuten eine Zelle teilen. Also du bist erstmal tendenziell alleine, also du sagst so, ja, ich kann mir auch vorstellen, mit anderen Leuten eine Zelle zu teilen. Im Großen und Ganzen wäre dann noch ein kleiner Einwurf, so dieser Paragraph 163g von diesem Datenschutzgesetz. Enthält auch noch einen sehr interessanten Absatz. Das heißt, begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, dass jemand Täter oder Teilnehmer einer Straftat im Sinne von Paragraph 100g Absatz 1 Strafprozessordnung. Das ist relativ interessant, das mal zu googeln und zu gucken, was diese Straftaten sind. Das ist im Großen und Ganzen jede Straftat. Also das heißt im Großen und Ganzen, dass über dieses IT-Gesetz indirekt quasi Nutzerdaten von Internetadressen, von Telefonen quasi kopiert werden können und der Staat quasi befugt ist, deine Identität quasi weiterzuführen. Der klaut deine Identität und das ist dann durchaus famos. Aber zurück zum Thema. Beugehaft gibt es ja schon ein bisschen länger hier in Deutschland und wir dachten auch mal ein bisschen zu gucken, was war in der Geschichte denn so los und was gab es für einen Umgang. Im Großen und Ganzen ist es erstmalig 1848 erwähnt worden und zwar hat dort eine Marie Mindermann, eine bekannte Schriftstellerin und in anonymen Schriften Bremer Zustände und politische Machenschaften kritisiert. Der Bremer Senat hat herausbekommen, Marie Mindermann war eine Frau und sie hat dann entweder Geldstrafe zu zahlen gehabt oder 8 Tage Beugehaft. Bekannt ist, dass sie diese Geldstrafe nicht zahlte und 8 Tage Beugehaft genommen hat und dann ist sie wieder untergegangen in der Geschichte sozusagen. 1877 ist die Beugehaft oder die Zwangshaft erstmalig in der Strafprozessordnung eingeführt worden. In den 20er Jahren ist laut Erinnerungsberichten diese Zwangshaft oder Beugehaft öfters benutzt worden. Dann haben wir ja die große Pause und über die 50er ist nicht so viel bekannt in Westdeutschland. In den 70ern wurde dann Beugehaft wieder mehr praktiziert, aber sie hatte da noch nicht so die große Bedeutung, weil es da mehr Leute betroffen waren, die sowieso schon im Gefängnis saßen und die sollten mehr aussagen und die hatten dann halt die sogenannte Beugehaft. Später gab es dann halt die RAF und Sachen und so weiter. Interessant sind die 80er Jahre gewesen, Startbahn West, da gab es irgendwie Schüsse und es gab dort relativ viel Aussagen von Menschen. Im selben Jahr gab es aber auch RZ-Verfahren und Ingrid Strobel-Verfahren, wo Kampagne Anna und Arthur halt ins Maul ihren Anfang hatte. Diese Kampagne hat halt dazu geführt, dass Leute kollektiv Aussage verweigert haben als Zeugin, was im Großen und Ganzen sehr schwierig war für die staatlichen Behörden. Ich gehe mal ganz kurz weiter, würde aber gerne dann im Anschluss noch mal ganz kurz in diese Zeit zurückgehen. Weil später gab es dann in den 90er Jahren also nochmal RAF-Verfahren und AIZ und in den 2000ern gab es MG-Verfahren, also militante Gruppe. Und das sind jetzt nur Beispiele, das ist jetzt auf keinen Fall vollständig. Interessant war noch, dass es 1989 in Memming auch einen Frauenarzt gab, der Tyson hieß. Ihm wurde illegale Abtreibung vorgeworfen und 79 Frauen wurden auch unter Androhung von Beugehaft zu Zeugenaussagen gezwungen, wo die extrem intime Fragen beantworten sollten. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen, in die 80er Jahre, RZ, Rote Zura-Verfahren, war das so, dass halt die Bundesanwaltschaft mit kollektiver Aussageverweigerung konfrontiert war. Insgesamt gibt es da auch ein kleines Zitat: Von den etwa 200 Anschlägen der RZ Rote Zora konnte nur ein verschwindend geringer Teil bekannten Tätern zugeordnet werden. Ein wesentlicher Grund dafür ist das Verhalten von Sympathisanten, die in der Erfüllung ihrer strafprozessualen Pflichten eine zu verneinende Kooperation mit dem Staatsschutz sehen. Quasi, die haben die Schnauze gehalten und die hatten das Problem, keiner sagt was. Und deswegen ist dann halt diese Beutehaft oder Zwangshaft öfters angesetzt worden, damit halt diese kollektive Aktion der Verweigerung von Kooperation halt gebrochen wird. Im Großen und Ganzen gab es innerhalb der linken Szene immer wieder Diskussionen. Es gibt ja einmal den Paragraph, ich meine 52 oder 53 war das, wenn ich jetzt verwandt bin mit den beschuldigten Menschen, dass ich dann die Aussage verweigern kann. Und es gibt den Paragraph 55, das heißt, ich kann die Aussage verweigern, wenn ich mich selbst belaste. Machen wir einen kleinen Sprung in die Geschichte. Und zwar gab es halt im Jahre 2007 über 20 Vorlagen in Bezug auf das sogenannte MG-Verfahren, wo auch viele Zeugen zu Aussagen genötigt wurden. Einige haben auch Aussagen gemacht, allerdings nicht zur Sache ausgesagt, sondern andere Aussagen gemacht. Einige haben dort auch Ordnungsgeldbescheide bekommen, das ist die Vorform von Beugehaft. Also das heißt, okay, es wird nicht ausgesagt, also heißt es, es gibt ein Ordnungsgeld, wenn das nicht gezahlt wird, dann kann es die Beugehaft geben. Im Großen und Ganzen war das so, dass es allerdings nur die Androhung dieses Ordnungsgeldes gab und irgendwie hat dann die Bundesanwaltschaft auch abgesehen, diese zu vollstrecken bzw. so einen Ordnungsgeldbeschluss zustellen zu lassen und es gab auch keine Beugehaft. Interessant war das so, dass wir aber auch wenig gefunden haben von Leuten, warum sagen sie nichts oder so. Also man kann sich das einfach machen und sagen, okay, Anna und Arthur halten das Maul und die nehmen es wirklich so. Im Laufe der AIZ, des AIZ-Verfahrens, AIZ, Anti-Imperialistische Zellen, das waren sehr umstrittene, weiß nicht, Linke, aber sie wurden links eingeordnet, Gruppierung. Dort gab es einen Taxifahrer, der ebenfalls aussagen sollte, der eigentlich gar nichts mit den AIZ zu tun hatte, aber aus Prinzip gesagt hat, okay, ich nehme die Beugehaft, so, weil ich aus Prinzip nicht mit dem Staat kooperieren möchte. Und er hat auch kritisiert, dass halt Leute sich vorhergehenden Geschichten auf den Paragraph 55 oder diesen Paragraphen 52, also dieser Paragraph 52, wenn ich verwandt oder verwandt bin, dass ich dann auch keine Aussagen machen muss. Er meinte, das ist eine blöde Sache, weil das eigentlich offiziell, hältst du dich so an die Regeln oder so, dass du nicht kooperierst, aber inoffiziell gibst du natürlich auch schon wieder Informationen. Im Ganzen wollte ich dann noch sagen, dass es halt noch eine Vielzahl von Argumenten gab innerhalb der Linken, wo gesagt wird, okay, es ist wichtig, irgendwie kollektiv und solidarisch zu handeln und deswegen den Ermittlungsbehörden, die eigentlich Denunziation verlangen, sich dem zu widersetzen und halt nichts zu sagen. Ich würde auch gerne noch mal kurz das Ende vorlesen von diesem Zitat von der Bundesanwaltschaft von 1987. Und zwar, deshalb muss die kollektive Aktion über das Mittel der Beugehaft gebrochen werden, weil damit sozusagen die Ermittlungsrate erheblich niedriger ausgefallen ist auch. Also das steht jetzt hier nicht im Zitat, aber es war sozusagen auch einfach ein extrem wirksames Mittel, um Ermittlungen zu behindern. Genau, sodass quasi die Bundesstaatsanwaltschaft auch halt ganz gezielt versucht hat, eben diesen solidarischen Zusammenhang irgendwie gemeinsam zu schweigen, zu brechen, um halt mehr Ermittlungserfolge zu erzielen. Weil das ziemlich gut geklappt hat eine Zeit lang mit dem gemeinsamen Schweigen. Soweit ein Auszug aus der Veranstaltung über Beugehaft, Erzwingungshaft und Strafgelder, mit denen staatliche Repressionsorgane versuchen, Aussagen aus Bürgerinnen und Bürgern herauszupressen. Gehalten wurde dieser Vortrag auf den Anti-Knast-Tagen im Herbst 2019, im Oktober genauer, in der Berliner Schule für Erwachsenenbildung. Dort fanden die Anti-Knast-Tage statt. Wer weitere Informationen zu den Anti-Knast-Tagen haben möchte, sei auf einen Blog verwiesen. Dort könnt ihr verschiedene Vorträge nochmal finden. Ihr könnt euch das Programm anschauen. Teilweise sind da auch schon Mitschnitte oder Berichte veröffentlicht. antiknasttage.blackblocks.org, die Internetadresse. Los Muertos de Cristo haben uns hier auf das Ende der Sendung eingestimmt. Mir bleibt noch zu sagen, dass wir auch einen Podcast haben und eine neue Blogseite. Ich sage das jetzt schon seit einigen Sendungen, aber es gibt wohl immer noch Verwirrung. Also online sind wir jetzt zu finden unter radioaktivberlin.nostate.net. Da natürlich immer einige Stunden nach den Sendungen dann auch der aktuelle Podcast und andere Dinge, zum Beispiel Kurzbeiträge, was wir auf den freien Radios so machen und so weiter und so fort. Schaut es euch mal an, verlinkt es bei Gefallen, schickt es Freundinnen und Bekannten, denn freies Radio hat keine Werbung, jedenfalls niemanden, der für uns Werbung macht, das müssen wir schon selber tun und ihr könnt uns natürlich dabei helfen, wenn euch das hier gefällt. Bleibt weiter dran, gleich geht's hier weiter mit anderen Sendungen von Stan. Ich verabschiede mich, das letzte Wort hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Das wird so lange so bleiben, bis er endlich frei ist und hier selber mal einen neuen Jingle aufnehmen oder vielleicht gleich eine neue Sendung machen kann. So, der denn in Berlin weilt eine Weile. Und wir hören uns wieder Anfang Februar, gleich mit zwei Sendungen dann im ersten Mittwoch im Februar. Bis dahin, macht's gut und tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. Thank you.